ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und auf Deutsch inshallah, und wir machen ein bisschen schneller, weil die Leute, die mitgelernt haben die ganze Zeit, die sollten auch barakallahu fikum jetzt mindestens bestimmte Wörter gelernt haben. Wenn sie das nicht gelernt haben, dann tut es mir leid für unsere Brüder und Schwestern, dass sie solche Wörter nicht gelernt haben in dieser langen Zeit, was wir die ganze Zeit machen. Auf jeden Fall, باب الغسل وحكم الجنوب. قبل ما نبدأ بس مراجعة سريعة على الحديث. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني بارك الله فيكم للمرأة والرجل في ماء، والغسل يكون فقط إذا أدخل إذا التقى الختان، إذا التقى الختان فقد وجب، أو إذا التقى الختان فقد وجب الغسل. والحديث الآخر اللي تكلمنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة من الجمعة الحجامة وغسل الميت، فقلنا أنه هذا بارك الله فيكم ضعيف، من الجنابة صحيح، من الجمعة صحيح، أما الحجامة وغسل الميت فهذا ليس مندوبا ولا بارك الله فيكم واجبا، وأما من الحجامة حتى يعني لا يثبت فيه دليل. بارك الله فيكم. Wir haben gesprochen über Al-Ghusl und über Urteil von Junub. Das wird die Regeln für ein Junub. Und der Prophet Muhammad SAW sagte, Al-Ma'u min al-Ma'. Das bedeutet, das Wasser ist vom Wasser. Du musst dich waschen, wenn du natürlich Samenguss bei Mann oder bei Frau hast. Und das nächste Hadith war von Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wenn der Mann Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat, dann muss er sich waschen, wenn er auch kein barakallahu fikum Wasser ausgeschieden hat. Und Anas hat gesagt bezüglich der Frau, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bezüglich der Frau, die einen feuchten Traum hat, sollte sie sich Rüssel nehmen? Ja. Der sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir ein Hadith erklärt, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gepflegt, von vier Handlungen Rüssel zu machen, und zwar barakallahu fikum, einmal Al-Janaba, einmal Al-Jumu'ah, einmal Al-Hijama und Waschung eines Verstorbenen. Wir haben gesagt, das Hadith ist schwach, das Hadith barakallahu fikum ist schwach, aber dass man Rüssel zum Freitag macht, ist mit Sicherheit richtig. Und zweitens, barakallahu fikum, wenn man Janaba Zustand hat, dann barakallahu fikum sollte man das machen, barakallahu fikum. طيب. Das nächste Mal wird auch gebounced. Ja? Das wird gebounced. Und diese Sache macht man nicht in, ob du so heiß und sowas. Wir sind im Unterricht. Und da sollte man ein bisschen Respekt zeigen in einem Unterricht. Und ich habe Leute hier, die vor mir sitzen in der Moschee. طيب barakallahu fikum. Wie ich schon gesagt habe, barakallahu fikum, das Hadith ist da'if, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stets von vier Handlungen oder nach vier nach barakallahu fikum nach vier Handlungen Ghusl gemacht hat. Janaba, das wird, wenn er Geschlechtsverkehr oder feuchten Traum gehabt hat. Zweitens Jumu'ah, das sind mit Sicherheit richtig, wenn auch das Hadith schwach ist. Aber diese beiden Ghusl hat der Prophet immer gemacht. Dann barakallahu fikum Hijama, das wird schröpfen. Dann Hijama, schröpfen. Und Ghusl al-Mayyit, barakallahu fikum, das ist, wenn man Verstorbene wächt. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال أو أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. ثم أن ابن أثال بارك الله فيكم أدى أثال الحنفي هو سيد أهل اليمامة، كان هذا الرجل سيد أهل اليمامة وكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه بارك الله فيكم. ثمامة رضوان الله عليه كان طبعا غير مسلم، وكان في سفر، وكان في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية فقبضوا عليه، يعني أسروه لهذا الرجل، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم، فما عرفوا أنه ثمامة ولكن النبي كان يعرفه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ربطه بسارية من سواري المسجد 3 ليالي، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن تعفو، يعني إذا عفوت تعفو عن إنسان لا ينكر هذا الأمر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني في ناس ستأخذ بثأري، وإن تريد فدية أعطيناك ما أردت ولكن اطلقني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمله شيء، أمرهم أن يعطوا طعاما وشرابا ويرى المسلمين كيف يدخل المسجد وكذا. بعد 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، أطلقوه، فأطلقوه، فذهب إلى حديقة في المدينة واغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، دخل الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله مدينتك كانت أبغض المدن إلي، ووجهك أبغض الوجوه، ودينك أبغض الأديان، ولكن الآن أنت أحب الناس إلي، ودينك أحب الأديان إلي، ومدينتك أحب المدن إلى قلبي. وأسلم ثمامة ثم عاد إلى أهله، فمنع الحبوب عن أهل قريش، منع الحبوب عن أهل قريش إلا أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يعطيهم حبوبا يعني قمح وغير ذلك لرحمة بالنساء والأطفال، على الرغم من أن أهل قريش كانوا يقاتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ثمامة بن أثال. فهنا بارك الله فيكم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فالمقصود من هذا الحديث أنه يغتسل للإسلام، أنه يغتسل للإسلام، واختلف أهل العلم في هذه المسألة على القول بالوجوب والقول بالاستحباب والقول بالمشروعية، ومنهم من قال ما عليه أصلا شيء، لأنه هو قبل ما يدخل الإسلام قالوا أنه ممكن كان يكون قد أجنب، كان جنوب وما اغتسل غسل الجنابة فيغتسل للجنابة، وما قالوا للإسلام قالوا الجنابة. ولكن هناك بارك الله فيكم حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، بماء وسدر، يعني أمر أن يغتسل بماء الصابون، السدر اللي هو نبتة تكون مثل الصابون، فقال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بارك الله فيكم. فمن هنا بارك الله فيكم يسن أو يشرع الاغتسال، أقل شيء يسن أو يشرع الاغتسال للإسلام، يعني من دخل الإسلام، إما قبل الإسلام وإما بعد ما يدخل الإنسان الإسلام يغتسل لهذين الأثرين، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم حديث نمهندت فيها ونزواد أسفن أبو هريرة رضي الله عليه بتسجلي كشيشت فون ثمامة بن أثال غدا أثال الحنفي قال سيد الإسلام أنقنوا من هدى بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاتين بفولن دس إيزيك فيشت، رواه عبد الرزاق بالمصنف و this is by عبد الرزاق إن المصنف هدس بارك الله فيكم هدس überliefert und auch البخاري ومسلم. ثمامة ابن أثال بارك الله فيكم، ثمامة ابن أثال أو أثال الحنفي ديفاد فيغاف ون أنم أخاب الشنشتم ون دي زمان wollte den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم töten. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat Dua gegen ihn gemacht. Er hat gesagt, möge Allah سبحانه وتعالى sozusagen mir Kraft geben gegen diese Person, dass ich ihn besiegen kann. Eines Tages hat der Prophet Muhammad SAW eine Brigade geschickt und sie haben diesen Thumama getroffen und sie haben ihn festgenommen und sie haben ihn zum Prophet Muhammad SAW gebracht. Die haben nicht gewusst, wer diese Person ist. Der Prophet Muhammad sallam hat ihn gekannt. Der hat gesagt, ihr sollt ihn fesseln an eine Säule in der Moschee. Und er wurde 3 Tage gefesselt. Thumama, natürlich hat dem Propheten Muhammad sallam gesagt, wenn du Lösegeld willst, dann gebe ich dir. Wenn du mich tötest, dann habe ich einen Stamm, die für meinen sozusagen die Blutrache nehmen werden. Und wenn du mir oder wenn du mich freilässt, dann werde ich dankbar sein. 3 Tage lang wurde er gefesselt. Er hat Essen, zum Essen, zum Trinken bekommen in der Moschee vom Propheten Muhammad sallam. Und Thumama sieht die Leute, die Muslime, wie sie miteinander umgehen, was haben sie von Verhalten und so weiter. Barakallahu fikum. Dann, barakallahu fikum, kam der Prophet Muhammad sallam am 3. Tag und er hat gesagt, lass ihn frei. Sie haben ihn freigelassen. Thumama ging, der hat sich gewaschen. Und dann kam er zurück, der hat gesagt, Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, den hat den Islam angenommen. Und er sagte dem Propheten Muhammad sallam, deine Stadt habe ich am meisten gehasst, dein Gesicht am meisten gehasst und deine Religion am meisten gehasst. Und jetzt, ich liebe dich am meisten, ich liebe deine Stadt am meisten und ich liebe dein Gesicht oder ich liebe dich am meisten. Und deine Religion natürlich. Und der sagte, ich gehe nach Mekka, ich mache Umrah und er hat den Leuten dort gesagt, ich bin Muslim geworden. Die Leute könnten mit ihm nicht machen, weil er sozusagen ein Führer ist, ein König von seinem Stamm. Der hat ihnen gesagt, ihr macht Probleme mit dem Propheten. Wallah, ihr bekommt von uns keine Weizen mehr. Und er ging zurück und er hat gesagt, keine Weizen mehr. Die Leute in Quraysh, die Leute in Mekka, die wollten essen. Und die haben, die wollten natürlich essen. Und das kam alles durch den Stamm von Thumama. Diese Leute, der hat ihnen gesagt, Thumama, ich gebe euch gar nicht, bis der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, erlaubt. Die Leute von Mekka, die gingen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, sie haben gegeneinander gekämpft, ja, gegeneinander gekämpft. Die gingen zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sie haben ihm gesagt, ich meine, unsere Kinder, unsere Frauen, die werden sterben und wir bekommen gar nicht. Kannst du bitte erlauben? Der Prophet Muhammad sallam hat das erlaubt. Das ist die Barmherzigkeit, barakallahu fikum, was wir von unserem Propheten Muhammad sallam gelernt haben. Die Leute aus Mekka, die haben gegen ihn gekämpft, die wollten ihn töten und er könnte sie boykottieren, Embargo gegen sie haben sozusagen. Trotzdem hat der Prophet Muhammad sallam ihm erlaubt, dass er ihnen zu Weizen und sowas gibt. Thumama, barakallahu fikum, hat natürlich Ghusl gemacht, als er den Islam angenommen hat. Und von hier sagen die Gelehrten, es ist natürlich, manche sagen, es ist Pflicht, andere sagen, beliebt, andere sagen, das gehört zum Islam, wenn man den Islam annimmt, dass man sich wäscht. Und es gibt dafür noch einen klaren Beweis, und zwar von Qais ibn Asim, und das bei Tirmidhi und An-Nasa'i. Qais radiallahu alayhi sagte, ich kam zum Propheten Muhammad sallam, ich wollte Muslim werden. Der Prophet Muhammad sallam hat mir befohlen, dass ich Ghusl mache, dass ich mich wasche mit Wasser und Sidr. Sidr ist Lotusbaum, das ist wie Seife sozusagen. Und die Gelehrten sagen, barakallahu fikum, das ist nicht wegen Kufur, sondern das ist deswegen, dass viele Kuffar, wenn sie Geschlechtsverkehr haben, die haben kein Ghusl richtig gemacht. Und wenn sie den Islam annehmen, dann machen sie Ghusl für den Islam oder für diese Handlung. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Auf jeden Fall, mindestens könnte man sagen, wenn man den Islam annimmt, dann sollte man, barakallahu fikum, sich waschen. Wallahu ta'ala alam. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبع غسل الجمعة طبعا في الصحيحين هو البخاري ومسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم بارك الله فيكم هذا دليل على وجوب الغسل على وجوب الغسل للجمعة وكما ذكرنا في المرة الماضية إما ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة فإذا كان ليوم الجمعة فيبدأ ذلك بعد مغرب الخميس وينتهي مغرب الجمعة هذا الوقت كله تستطيع تغسل إذا كان فقط للصلاة فيكون من بعد صلاة الصبح ولكن هناك حديث آخر بارك الله فيكم أنه واجب على كل محتلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة، وقال ابن عباس ويوم الجمعة. سيفهم من ذلك أنه لليوم وليس للصلاة فقط، يعني ليوم الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا هناك من قال أن الغسل كان واجب لأنه كانوا يلبسوا الصوف وكانوا يعملوا وكان تطلع ريحتهم، فيما بعد صاروا يلبسوا القطن فلذلك ما في عندهم راحة فلذلك قالوا مستحب، ولكن هذا بارك الله فيكم ما فيه دليل على مسألة الاستحباب، وسيأتي ذلك في الحديث الذي بعده والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري هد بريكت الدستب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكته فاشونك أم جمعة، فاشونك أم جمعة، وده فاشونك فون جمعة غانس كوبا فاشونك فون جمعة اسفليخت في jeden der barakallahu fikum geschlechtreife erreicht hat. Für jeden Muslim, der geschlechtreife erreicht hat. Das Hadith ist bei den 7 und das ist bei Bukhari und Muslim. Und es gibt in diesem Hadith einen klaren Beweis, dass man sich am Freitag waschen muss. Muss. Nicht kann, sondern muss, barakallahu fikum. Andere Gelehrten haben gesagt, beliebt. Und die haben gesagt, beliebt, weil, barakallahu fikum, die Sache so war, die hatten damals, die haben sich sozusagen Wolle angezogen. Und dann haben sie sozusagen stark gerochen nach dieser Wolle, nach Schweiß. Dann später haben sie Cotton und andere, barakallahu fikum, Baumwolle und sowas genommen. Deshalb ist es für sie besser geworden, dann sollten sie das nicht. Eigentlich, barakallahu fikum, das kann man nicht als Beweis nehmen. Und deshalb haben die Gelehrten 2 Aussagen bezüglich Al-Jumu'ah, das wird Waschung, Ganzkörperwaschung. Manche sagen beliebt, andere sagen Pflicht. Manche sagen beliebt, andere sagen Pflicht. Und barakallahu fikum, ist dieses beliebt oder Pflicht, diese Waschung, für den Tag oder für das Gebet? Manche sagen für das Gebet, andere sagen für den Tag. Manche sagen, barakallahu fikum, Gebet, für das Gebet sollte man sich waschen, andere sagen, nein, das ist für den Tag. Und Allah Ta'ala, ala alam, es gibt eine Überlieferung von Ibn Abbas, dass er gesagt hat, der Prophet Muhammad s.a.w. hat befohlen, jeden, der Geschlechtsreife erreicht hat, einmal pro 7 Tage einmal Waschung zu nehmen. Und diese Waschung ist am Freitag. Und deshalb, barakallahu fikum, ist das vielleicht ein Beweis, dass man sagt, man sollte sich waschen am Freitag, man muss sich waschen am Freitag, und das fängt an Donnerstagabend, das wird nach Maghrib. Maghrib von Donnerstag und endet Maghrib am Freitag. In dieser Zeit sollst du dich waschen. Wallahu a'lam. Natürlich, warum haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen? Das kommt jetzt durch das nächste Hadith, was wir erklären, inshallah. An Sumura ibn Jundub, ibn Jundub, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه 5 وحسنه الترمذي. بارك الله فيكم. هذا الحديث في من توضأ يوم الجمعة فبها, أي بالسنة أخذ, يعني عمل السنة, ونعمت أو نعمت, أي نعمت السنة أو بالرخصة أخذ. والسنة الغسل, أو بالفريضة أخذ, ونعمت الفريضة, فإن الوضوء هو الفريضة. ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث دليل على عدم وجوب الغسل, وبه استدل الجمهور, لجماهير أهل العلم. ولكن هنا السؤال, كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وهي فريضة, والفريضة أفضل إجماعا, والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه بل على الوضوء الذي لا غسل معه، كأنه قال من توضأ واغتسل فهو أفضل من من توضأ فقط، من توضأ واغتسل فهو أفضل من من توضأ فقط. وكذلك بارك الله فيكم دل لعدم الفرضية من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ولكن هناك من قال من أهل العلم هو مقيد بحديث الإيجاب، مقيد هذا بحديث الإيجاب، هنا قال من توضأ فأحسن الوضوء بس ما قال أنه اغتسل ولا لا. أما حديث الإيجاب، إيجاب الوضوء غسل الجمعة، فهو عند البخاري مسلم وصحيح. وأما حديث سمرة هناك من طعن بسنده مثل ابن حزم رحمه الله تعالى، فذلك الأحوط أن لا يترك المسلم غسل الجمعة. والأمر بالاغتسال ليوم الجمعة بارك الله فيكم مؤكد، مؤكد جدا. والصحيح بارك الله فيكم أن غسل الجمعة واجب، أن غسل الجمعة واجب. وأما الحديث حديث سمرة أو سمرة عفوا ابن جندب ففيه الغسل أفضل، فهنا أفضل ليس بمعنى الأفضلية بحيث أنه تستطيع تغتسل أو تتوضأ، يعني التخيير أفضلية التخيير، وإنما هنا بارك الله فيكم الأفضلية أفضلية الصحة، يعني الصحيح عليكم السلام الصحيح أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واضح ما فيه لبس. أما هنا بارك الله فيكم قال من توضأ يوم الجمعة، فذاك عثمان رضوان الله عليه لما أتى فقال لعمر وعمر على المنبر فقال له أنا ما أن سمعت النداء فتوضأت ثم أتيت، فقال له عمر الوضوء الغسل هنا، وأنت تعلم أن السنة الغسل. فهناك من أهل العلم من استدل بهذا وقال أنه هنا لما قال أفضل، فقال ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لو كان معنى الأفضلية هنا، لو كان الأفضلية معناها دائما أنه المستحب أو أفضلية التخيير، كيف نفهم إذن قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ هل أهل الكتاب مخيرون في الإسلام أم يجب عليهم أن يسلموا؟ طيب والغسل أفضل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهنا أي الأصح أنك تغتسل. وكما ذكرنا السؤال اللي يطرأ هنا، السؤال الذي يطرأ هنا كيف يقول أن الغسل أفضل مع أنه سنة إذا قالوا بالسنية، والوضوء هو الفرض، والوضوء لا يكون أفضل، والسنة لا تكون أفضل من الفرض، فقالوا هنا الوضوء مع الاغتسال، وأما الاغتسال يوم الجمعة فقد أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أخرى تدل عليه مثل بارك الله فيكم حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو حديث ابن عباس أنه يجب. ثم بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في سند الحديث حديث سمرة بن جندب، اختلفوا فيه، أما الأحاديث الأخرى فهي صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. وابن حزم رحمه الله يقول في ذلك أيضا، يقول هذا واضح أنه كان فيما بعد أن الغسل هو الصحيح وليس فقط الوضوء يوم الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم حديث هند زكس وعن سمرة بن جندب فنسمي رب جندب زاكتي دي بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي من توضأ يوم الجمعة يوم الجمعة ذير أنفخايتك وضوء جمختك فبها ونعمت داسس كوت وانداسس ان أبنوك ومن اغتسل فالغسل أفضل وانت ذير غسل جمختك الغسل است هي انت ويدا بسا ودا غشتيجا ايش بارك الله فيكم ابزت سيئة مت غشتيجا دي مايستن فيدن مت بسا ابزتسن aber ich sage nein das ist richtiger warum wir erklären warum بارك الله فيكم danach auf jeden Fall بارك الله فيكم من توضع يوم الجمعة das bedeutet der hat die Sunna gemacht und wer natürlich Ghusl macht, dann ist das Richtige. In diesem Hadith könnte man, wenn man das übersetzt mit besser, das wird Waschung ist besser, da könnte man Barakallahu fikum sagen, es genügt nur für Jumu'ah, es genügt nur Wudu. Wenn du zum Gebet kommst, dann genügt nur Wudu. Wenn man sagt besser. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, besser. Aber wie kann Ghusl, was Sunna ist, besser als Wudu sein, was Pflicht ist? Da haben die Gelehrten gesagt, ja, das wird damit gemeint, Wudu allein und Ghusl und Wudu zusammen. Wudu und Ghusl zusammen sind besser als nur Wudu. Das ist, was gemeint wird. Es gibt noch eine Überlieferung in Sahih Muslim, wer am Jumu'ah richtiges Wudu vorgenommen hat, dann zum Jumu'ah kommt. Und dann hört, was der Imam sagt, und der konzentriert sich. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm von Jumu'ah zu Jumu'ah und noch 3 Tage. Und deshalb haben manche Gelehrten gesagt, ja, das ist auch ein Beweis, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer Wudu gemacht hat. Aber das ist kein Beweis. Hier. Dafür barakallahu fikum. Weil wenn du auch Ghusl machst, dann machst du damit Wudu. Und manchmal das Wort Wudu heißt Ghusl. Da könnte man sagen, ja, das bedeutet, wer am Freitag Ghusl macht. Sag mal, nein, wir sagen, wer Wudu macht. Aber Umar radhiyallahu alayhi hat Uthman gesagt, du weißt, dass Wudu am Jumu'ah heißt Ghusl. Umar sagte Uthman, du weißt, dass hier Wudu bedeutet Ghusl. Und Uthman hat nicht gesagt. Und dazu, barakallahu fikum, die Hadithe, die bezüglich, oder die Hadithe bezüglich Waschung, Ganzkörperwaschung am Freitag, diese Hadithe sind authentisch, die sind bei Bukhari Muslim, die sind klar. Aber Hadith Samura ibn Jundub und andere, die sind, barakallahu fikum, nicht klar. Und Samra ibn Jundub, dieses Hadith, manche Gelehrten haben gesagt, daif. Deshalb, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten auch, diejenigen, die sagen auch, es ist nur beliebt, die sagen aber, besser für einen Muslim ist, dass er Ghusl macht am Freitag. Aber richtiger ist das für einen Muslim. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ein Muslim muss je 7 Tage einmal Ghusl machen. Einmal Ganzkörperwaschung machen. Ibn Abbas sagte das am Freitag. Zweitens, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Waschung am Freitag ist Pflicht für jeden Muslim, der Geschlechtreife erreicht hat. Und das sind klar. Das sind klar. Aber al-Ghuslu afdal, Waschung ist besser oder richtiger. Wer Wudu macht und kommt, dann wird Allah ihm verzeihen. Aber der hat nicht gesagt, ob er sich gewaschen hat oder nicht. Deshalb sollte man sich waschen zum Freitaggebet. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aber wenn jemand sagt, nein, da sollte man sich nicht waschen, da kann man sich waschen. Auch das ist die Meinung oder die Aussage von den meisten Gelehrten. Aber richtiger ist, wallahu a'lam, dass man sich wäscht. Wenn man kann, natürlich. Wenn man kann. Aber wenn man krank ist, wenn man weit vom Wasser ist, wenn man keine Zeit dafür hat, dann barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns nicht mehr, als was wir ertragen können. Wa an Ali radiyallahu anhu qal, kana rasul, idhan barakallahu fikum, qabl ma natkallam an hadha, al-ghusl, idhan sar, al-ghusl min al-janaba, al-ghusl min al-ihtilam, al-ghusl lil-islam, wal-ghusl yawm al-jumu'ah. هذه أنواع الأغسال التي نتكلم عنها. هذا بعدين سيأتي سنرى. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، ما لم يكن، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. روى أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، والحديث ضعيف، والحديث هذا ضعيف. بارك الله فيكم. هذا فيه أيضا حديث آخر ذكره الدارقطني، يقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا ولا حرفا. ولكن بارك الله فيكم هذا حكاية وما فيه دليل. وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، ابن عباس ما رأى عند البخاري أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، بقراءة القرآن للجنب. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي، أخرجوا بارك الله فيكم قوله لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة. وقلنا بارك الله فيكم أن هذا الأثر ضعيف. وهذه لو صحت يعني لو كانت صحيحة أو حسن الألفاظ، كلها إخبار عن ترك رسول الله القرآن حال الجنابة، ولا دليل في الترك على حكم معين. وقد تقدم ذكرنا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحق بارك الله فيكم كما يقول الشارح أنه لا ينتهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة أو نحوها، يعني يمكن لأنه كراهة. وأما حديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، فيه دلالة على جواز القراءة للجنوب، لأنه بسم الله من القرآن. وقالوا هذا يعني ما فيه رد على هذا الكلام، أنه هذا ما فيه قراءة للقرآن لأنه غير قاصد للتلاوة، وقالوا هذا ما فيه تسمية. ولكن على كل بارك الله فيكم الحديث جزاكم الله خيرا، الحديث ضعيف. لو صح هذا، إذن لكان دليلا على أن الإنسان إذا ما عنده وضوء يستطيع إقرأ القرآن. ما هم يقولون ما تستطيع أنت تلمس القرآن ولا تقرأ القرآن إلا إذا كنت عندك وضوء، صحيح؟ طيب لو صح هذا، قال بس من الجنابة كان النبي يترك القراءة، يقرأنا القرآن يعني يعلمنا القرآن فقط في حال الجنابة، لو صح هذا إذن في حال غير الجنابة كان يقرأ لهم القرآن. ولكن الحديث ضعيف بارك الله فيكم. وكما ذكرنا بارك الله فيكم أن ابن عباس رضي الله عليه لم يرى بالقراءة للجنوب بأسا، ابن عباس رضوان الله عليه، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. بارك الله فيكم. تسنيك حديث است فن علي رضوان الله عليه تزاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم حتى انس قرآن باي قبغخت أوسا دس إيه إن جنابة سوشتن فا أوسا دس إيه إن جنابة سوشتن فا. وديس حديث بودة باي أحمد وباي الخمسة دزبت النساء الترمذي بن ماجه وصفادة يبليفة وانت بن حبان هدس كذاك هد الصحيح انك شفت بس حديث اس ضعيف، بس حديث اس ضعيف بارك الله فيكم. وانت قلت نوخ اينه اكليرونك وانت فا بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Koran nicht gelesen hat oder nicht beigebracht hat, während er in Janaba-Zustand war. Aber diese Überlieferung ist auch daif. Wenn diese Überlieferung auch stark wäre oder authentisch wäre, dann könnte man sagen, ja, man weiß nicht, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verlassen hat, weil das haram ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manche Dinge verlassen hat und die sind nicht haram. Wie zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bestimmtes Essen nicht gegessen. Der hat das verlassen. Also das heißt nicht haram, sondern der wollte das nicht machen. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Koran nicht beigebracht hat, während er Junub war, das heißt nicht unbedingt, dass das haram wäre. Sondern, das heißt, vielleicht ist es unbeliebt. Aber weil diese Aussagen sozusagen schwach sind, da kann man das nicht als Dalil nehmen. Als Dalil gibt es auch Hadith von Ibn Abbas. Wenn man mit seiner Frau verkehren will, dann sagt man Bismillah. Die Frau sagt Bismillah, der Mann sagt Bismillah. Und Bismillah gehört zum Koran. Und angenommen, ein Mann hat mit seiner Frau zum ersten Mal verkehrt und er will noch ein zweites Mal. Darf er Bismillah sagen? Wenn man sagt ja, dann sagen wir, Bismillah ist vom Koran. Da sagt man nein, aber hier, man wollte kein Koran lesen, aber Bismillah gehört doch zum Koran. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in allen Situationen. Also wir können nicht sagen, barakallahu fikum, dass dies, wenn das auch authentisch wäre, dass dies ein Urteil ist, dass man kein Koran lesen darf, wenn man in Janaba-Zustand ist. Doch, man darf Koran lesen, wenn man auch in Janaba-Zustand ist. Auch anfassen. Auch Koran anfassen. Wenn man sagt, diese Überlieferung wäre authentisch, das bedeutet Ali, was er erzählt hat, Radwanullah Ali. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns Koran nicht beigebracht, während er in Janaba-Zustand war. Dann ist das guter Beweis für die Leute, die sagen, das ist guter Beweis für die Leute, die oder Gegenbeweis für die Leute, die sagen, du darfst Koran nur lesen, wenn du Wudu hast. Du darfst Koran lesen, wenn du Wudu hast. Ja, aber hier sagte Ali, das war nur zu Janaba. Und wenn er sagt nur bei Janaba, das bedeutet, bei anderen Situationen darf man. Aber weil das Hadith, barakallahu fikum, weil das Hadith schwach ist, dann kann man das nicht, barakallahu fikum, das als Beweis nehmen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und ich habe gesagt, man darf Koran anfassen, barakallahu fikum. Die Aya, die im Koran ist, وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ. المطهرون sind hier die Engel. المطهرون hier sind die Engel und nicht die Menschen. Deshalb, barakallahu fikum, man kann Koran lesen, wenn man auch Junub ist und auch wenn eine Frau menstruierend ist, ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. طيب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود بارك الله فيكم فليتوضأ بينهما وضوءا لأن الوضوء أحيانا قد يطلق على غسل بعض الأعضاء ولكن هنا يقصد الوضوء الشرعي وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي فليتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أنشط للعود يعني الإنسان ينشط في المرة الثانية وفيه دلالة أو دلالة على مشروعية أو شرعية الوضوء لمن أراد معاوذة الآلي هناك من قال بالوجوب ولكن هذا خطأ القول بالوجوب إنما القول بالاستحباب هو الصحيح لماذا بارك الله فيكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جامع نساءه صلوات الله وسلامه عليه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين وثبت أنه اغتسل بعد أن جامع كل واحدة ف فالكل جائز وإن كان الوضوء مندوبا. وصرف الأمر عن الوجوب التعليل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. يعني إنسان جامع زوجته جامع زوجته ويريد أن يعود مرة أخرى يستحب له الوضوء، يذهب يتوضأ ثم يعود مرة أخرى لأنه ينشط بشكل أفضل، أنشط للعود. بارك الله فيكم. هناك من قال بالوجوب للحديث، ولكن بارك الله فيكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فذلك يبقى الأمر أنه بارك الله فيكم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع. النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه في ليلة التسعة بغسل واحد، يعني طاف على أزواجه التسعة في ليلة بغسل واحد ولم يتوضأ بعد كل جماع صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري hat berichtet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat: Wenn jemand von euch Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat, dann sollte man, bevor man ein zweites Mal verkehrt, sollte man Wudu machen. Und er sagte bei Al-Hakim: فإنه أنشط للعود. Das macht man, بارك الله فيكم, stärker, wenn man wiederholen will. Das wird, man bekommt Stärke dadurch. Das bedeutet, das ist eine Erfrischung, sozusagen, wenn man nochmal verkehren will. Und in diesem Hadith gibt es, barakallahu fikum, den Beweis, dass man nach dem Geschlechtsverkehr Wudu entweder machen muss, entweder barakallahu fikum, machen muss oder Wudu machen kann. Machen muss oder barakallahu fikum machen kann. Und richtig ist machen kann. Das bedeutet, man sollte eigentlich, man kann Wudu machen, weil das Erfrischung ist nach dem Geschlechtsverkehr Prozess. Und der Beweis, dass dies beliebt ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal mit seinen Frauen verkehrt hat und er hat nicht nach jedem Geschlechtsverkehrprozess Wudu gemacht. Und einmal hat er auch mit seinen Frauen Geschlechtsverkehr gehabt und nach jedem Geschlechtsverkehrprozess hat der Prophet Ghusl gemacht. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht, barakallahu fikum. Deshalb sollte man in diesem Zusammenhang aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, weil man das ist gut in diesem Zusammenhang, jazakumullah khayran, dass man Wudu macht. Wie könnte man sagen, ja, normalerweise sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sollte Wudu nehmen. Aber wie kann man sagen, ja, aber das ist hier beliebt, nicht Pflicht? Erstmal, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das anders gemacht hat und man sollte hier, barakallahu fikum, nach dem Grund suchen, warum macht man Wudu? Der Prophet sagte, das ist Anschaut. Das macht Erfrischung, das macht stärker. Aber wenn man sich stark fühlt und frisch fühlt, dann braucht man das eigentlich nicht. Wallahu ta'ala ta'ala wa ta'lam. Und das letzte Hadith, inshallah, Hadith al-Akhir. Und al-Arba'a an Aisha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghayri an yamassa ma'an. Huna qal وهو معلول، ولكن هذا الحديث أو هذا الأثر صحيح، بارك الله فيكم، وهو في صحيح أبي داود، بارك الله فيكم. لا شك أن الوضوء قبل النوم سنة، مستحبة، بارك الله فيكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لكي يبين لنا أحكام الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. قال الترمذي وعلى تقدير الصحة لأنه قال هو معلول، فيحتمل أن المراد لا يمس ماء للغسل فيوافق الأحاديث الأخرى، هذا يوافق الأحاديث الأخرى بارك الله فيكم. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب، فالجمهور قالوا أنه غير واجب لحديث الباب كما ذكرنا أي الغسل، والآخرون قالوا بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتوضأ ثم لينم، وقال في البخاري اغسل فرجك ثم توضأ، وأصله الإيجاب. وتأوله الجمهور أنه للاستحباب جمعا بين الأدلة، ولما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء، وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء، ولكن هذه الزيادة صحيحة بارك الله فيكم. إذن الذي يجنب يعني الذي يجامع زوجته مثلا ثم ينام، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ وإما أن ينام، إما أن يغتسل أو يتوضأ أيضا، ثلاثة كلها جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة. الآن أترجم باللغة الألمانية أو أشرح باللغة الألمانية الذي ذكرت، ثم إن شاء الله نؤذن ثم نصلي، وهنا ينتهي الدرس إن شاء الله الأخوة، وغدا نلتقي إن شاء الله الدرس القرآن بارك الله فيكم. أبو داود النسائي الترمذي وما جهام بريتت فن عائشة dass sie gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geschlafen, nachdem er Geschlechtsverkehrprozess gehabt hat, Janabezustand, in Janabezustand war, ohne dass er Wasser berührt hat. Was bedeutet ohne dass er Wasser berührt hat? Das heißt, entweder ohne Wudu zu machen oder ohne Ghusl zu machen. Ohne Wudu zu machen, ohne Ghusl zu machen, barakallahu fikum. Der Autor hier, das wird Ibn Hajar al-Asqalani von Bulugh al-Maram, sagte, es gibt in diesem Hadith, barakallahu fikum, es gibt in diesem Hadith ein Fehler. Und zwar, deshalb sagt er, wahu ma'lul. Das wird, dieses Hadith ist erkrankt. Es wird das schwach. Aber, barakallahu fikum, bei Abu Dawud, es gibt eine Überlieferung, die stark ist. Und deshalb, dieses Hadith ist sahih. Bei Tirmidhi sagte, das Hadith ist schwach, aber wenn dieses Hadith stark wäre, yarhamukallah, das heißt, man kann vor dem Schlafen entweder Ghusl machen oder barakallahu fikum Wudu machen. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich Wudu und Ghusl nach dem Janabezustand. Manche sagen, musst du, andere sagen, kannst du. Und es gibt klar Beweis, barakallahu fikum, von Umar überliefert, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, wenn jemand von uns in Janabezustand ist und er will schlafen, sollte er schlafen ohne Ghusl? Der Prophet sagte, salawatullahi wasalamu alaihi, ja, du kannst schlafen ohne Ghusl und du kannst auch Wudu nehmen, wenn du willst. Du kannst auch Wudu nehmen, wenn du willst. Barakallahu fikum. Deshalb hier sagen die Gelehrten, es gibt drei Möglichkeiten, wenn man Geschlechtsverkehrprozess, barakallahu fikum, wenn man Geschlechtsverkehrprozess gehabt hat, danach entweder schläft man ohne Wusel, ohne Wudu, ohne Waschen der Geschlechtsorgane. Zweitens, waschen der Geschlechtsorgane und Wudu machen oder Ghusl machen. Diese drei oder vier Varianten sind alle erlaubt. Sind alle erlaubt, wie du willst. Du kannst nicht verpflichten, aber du musst Ghusl machen oder du musst Wudu machen. Aber Wudu vor dem Schlafen ist in Ordnung, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen fast immer Wudu vor dem Schlafen gemacht hat, außer dass er Janabezustand gehabt hat und er hat geschlafen, wie zum Beispiel diese Aussage von Aisha. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und das war, barakallahu fikum, das war sozusagen das letzte Hadith für heute, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir werden jetzt, inshallah, اذان ماخن دن عشاء قبيت بيتن und morgen treffen wir uns ان شاء الله für Koranunterricht ab 20:30 ungefähr. بارك الله فيكم und جزاكم الله خيرا. Für die Brüder und Schwestern im Internet, für die Brüder und Schwestern im Internet, das wird weitergehen, inshallah, nach dem Gebet, bidni ta'ala. Auch für unsere Brüder hier in der Moschee, der Unterricht ist zu Ende erklärt, inshallah. Subhanakallah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Seine Frau,